unter denen die du schufst, hast du gelitten. Du nahmst alle Schuld auf dich, als du starbst und auferstandst. Jetzt regierst du im Himmel. Jetzt regierst du im Himmel.